Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des System Matters Rollenspiel Podcasts. Mit mir dabei sind der Daniel. Hallo. Der Matthias. Hallo. Und ich bin der Patrick. Und wie üblich, bevor wir in unser Thema für diese Woche einsteigen oder für dieses Mal einsteigen, frage ich den Daniel, was es bei ihm Neues gibt. Ja, erstmal gibt es dieses Mal kein Special von System Matters. Wir hatten ja diverse Specials in den letzten Und wir haben uns auch alle drei wieder mal zusammengefunden. Ja, wir sitzen auch alle drei zusammen hier. Das ist auch ungewöhnlich, ja. Aber nichtsdestotrotz hat mir natürlich diese Zusammenarbeit mit anderen Leuten auch sehr viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich sehr schön. Ich hoffe, dass es auch nicht das letzte Mal gewesen ist. Aber wir wollen uns doch gleich mal mit dem beschäftigen, was ich in der letzten Woche gemacht habe, beziehungsweise in den letzten Tagen. Und zwar ist was ganz Großartiges nochmal rausgekommen, und zwar die britische Mystery-Serie Nummer 6, The Prisoner. Die Serie lief schon mal auf ZDF, und zwar in dem guten alten Jahr 1968 oder 69, also weit vor meiner Geburt. Und die wurde auch schon auf DVD veröffentlicht. Und ich hatte mich schwarz geärgert, weil ich sie nicht gekauft habe. Und dann habe ich dann im Internet gesucht, und das gab es dann für 70 Euro und aufwärts, eben diese Sammlerpreise, die sofort grassieren, wenn dann mal eine DVD ausverkauft ist. Und da es sich dabei um so eine Kultserie handelt, hätte ich auch nicht gedacht, dass es dann irgendwann nochmal billiger wird. Aber ich hatte Glück. Arte hat nämlich die ganze Serie ausgestrahlt und sogar die Episoden synchronisiert, die vorher nicht synchronisiert waren. Denn damals hat das ZDF einige Folgen nicht gezeigt. Und nachdem diese Serie dann auf Arte lief, konnte dann das Ganze nochmal auf DVD veröffentlicht werden. Und das gibt es jetzt auch in der vollständig synchronisierten Fassung mit der überarbeiteten Bildqualität. Also es sieht auch sehr nett aus, obwohl es schon so alt ist. Worum geht es in der Serie? Es geht darum, dass ein Geheimagent, ein Spion, gespielt von Patrick McGoohan, den man vielleicht auch aus einigen Columbo-Folgen kennt, auf seinen Dienst quittiert und dann auf einer Insel aufwacht. Und auf dieser Insel werden die Leute nicht mit Namen angeredet, sondern nur mit Nummern. Und man ist nicht ganz sicher, wo diese Insel ist, und Nummer 6 ist immer bestrebt, von dieser Insel zu entkommen. Und Nummer 2, der jedes Mal ausgewechselt wird nach einem Versagen, versucht, die Geheimnisse von Nummer 6 herauszubekommen. Und die Folgen sind sehr unterschiedlich. Die Serie ist sehr seltsam, aber unglaublich unterhaltsam. Also hat mir sehr gefallen. Und ich bin noch nicht ganz durch. Und ich freue mich auf die letzten Folgen, die noch bleiben. Du hast mir das auch schon öfter empfohlen, aber ich glaube immer mit dem Vermerk, dass du nicht sicher seist, ob mir das gefallen würde. Nee, ich glaube, dir gefällt das nicht. Es ist eine ganz großartige Serie. Also die ist wirklich so absoluter Kult. Wie ist denn die Zeit mit der Serie umgegangen? Natürlich wirken die Computer eben antik. Es ist eben alles sehr alt. Die Special Effects sind natürlich sehr schlecht. Es ist jetzt kein Tron. Es hat seinen eigenen Charme. Man kann das so schlecht beschreiben. Man muss das mal sehen. Es ist wirklich so eine ganz surreale Serie. Also diese Leute, die dann eben mit Nummern da nur noch rumlaufen, dieser Staccato-Stil, in dem diese ganze Serie gedreht ist, wo auch Patrick McGoohan immer sehr, der war da sehr gestalterisch tätig, der ist nicht nur Hauptdarsteller, der hat auch in einigen Folgen Regie geführt, hat das Ganze produziert und auch teilweise mit erdacht. Also es ist eine ganz, ganz großartige Serie. Ich kann das echt nur empfehlen. Also ziemlich abgefahren, aber Kult. Also wirklich Kult. Das britische Fernsehen hat damals richtig, macht auch heute noch ziemlich gute Serien. Es gibt sogar ein Remake von der Serie, bei dem Jesus aus Passion of Christ und Gandalf die Nummer 2 spielt. Jesus ist Nummer 6, Gandalf Nummer 2, Ian McKellen. Aber die Serie muss katastrophal sein. Also die hat überhaupt nichts von dem Charme dieser alten Serie. Also, das ist wirklich. Okay, aber sie haben es mit einer ordentlichen Darstellung wirklich versucht, das Ganze neu aufzuziehen. die haben es versucht, aber wie gesagt, es lohnt nicht, es ist Unsinn. Braucht man nicht gucken. Also das Original ist, ja, allein weil Patrick McGowan eben auch nicht dabei ist. Ne? Vor 2 Jahren ist er gestorben. Also das ist wirklich eine Kultserie, ist ganz toll. Ganz ist aber in Kultsachen häufiger so, dass die Remakes da einfach auch nicht drankommen können. Also es geht einfach nicht. Die Frage ist immer, wenn man sich das jetzt neu ansieht, also wenn ich mir jetzt, und darauf wird es hinauslaufen, mal die ersten paar Folgen vom Daniel ausleihe, ob ich mit diesem Charme dann, dieser Nostalgie auch dann so klarkomme. Ich denke, das wird dann auf den ersten Augenblick, wird es dann ankommen. Ja, es ist schwierig. Also ich meine, die Twilight Zone hatte ich ja auch schon mal, ne? Also es ist auch eine großartige Serie, finde ich. Und auch da hat man eben diesen Charme von diesen alten Fernsehserien. Also es ist eben dann die Frage, inwiefern man sich noch auf solche Sachen einlässt. Und ja, es ist eben nicht zu vergleichen mit diesen Fernsehserien, die heute laufen, ne? Also die schon fast so Kinoqualität haben. Es ist eben eine TV-Produktion. Aber es ist nicht schlecht, im Gegenteil. Diese Serie war ihrer Zeit, denke ich, weit voraus. Also da werden wirklich Themen wie Individualität, Pluralismus, die Frage nach, ne, wer bin ich, wird da beantwortet, wird nachgegangen. Ganz und eben gespickt mit unheimlich vielen surrealen Szenen und Symboliken, die man beim ersten Mal schauen vielleicht gar nicht so schnell entdeckt. So, aber ist ja jetzt gut, wir haben es begriffen. Ja, ja. Du magst die Serie. Wenn du, wenn du hier über Galactica redest oder sowas oder sehr gute die neuesten Serie, PC-Spiele. Ja. Wie gesagt, es ist eine sehr schöne Serie. Gut, das war's. Matthias, was gibt's bei dir? Gut, bei mir gibt's, naja, nicht so viel Neues. Ich wollte aber wenigstens kurz erwähnen, dass ich nach zahllosen Aufforderungen mir Black Swan angesehen habe. Und ja, ich mache mir, glaube ich, wenn ich so sehe, wie der Film aufgenommen wird, mache ich mir keine Freunde, wenn ich sage, mir hat der Film nicht gefallen. Also, eine frigide Ballerina, die dann von Anfang an schizophren ist, zu beobachten dabei, wie sie so langsam in den Wahnsinn verfällt, mit kleinen, kitschigen Horrorelementen dabei. Ja, wie gesagt, ich hab die Aufregung darüber nicht verstanden. Ich habe den Film gesehen, der ist aufwendig und sehr toll produziert. Da kann man, Natalie Portman spielt auch gut. Das ist nicht fair, ich hab den Film noch nicht gesehen. Ja, ich spoilere ja auch nicht. Keine Angst, ich spoilere nicht. Aber ich sag mal, die hat ja auch wirklich... Aber wir können uns nicht drüber unterhalten, weil ich den noch nicht gesehen habe. Ja, wir brauchen uns nicht unterhalten. Ich erzähle ja schon alleine. Da kann ich keinen Kontra geben. Patrick, du wolltest gerade was sagen. Ich wollte fragen, wie viel Tanzfilm. Also wir hatten das auch überlegt, mal wieder ins Kino, und da sind wir in einen anderen Film gegangen. Aber wie viel Tanzfilm ist denn da? Das ist das, was mich auch am meisten abschreckt. Gar nichts. Die meisten, gar nicht. Die meisten, ich sag mal, die schlechten Reviews, die man dann lesen kann, sind meistens dann von Leuten, die sagen, also mit Tanzen hat das Ganze gar nichts zu tun. Man muss allerdings zugeben, dass sich natürlich, Natalie Portman hat sich schon dafür aufgeopfert. Ne? Ich glaube, die hat dann nochmal... Er hat dann nochmal ein paar Kilo abgenommen, war dann wochenlang da in so einem Trainingscamp. Das ist schon beeindruckend. Darum geht's nicht. Okay. Wie gesagt, das ist ein psychologischer Thriller, das kenne ich. Aber ich glaube, die größere Ambivalenz steckt eher dahinter, dass die Leute ja nicht dachten, dass es sich um so eine Art Horrorfilm in Verkleidung handelt. Ja, das ist eher, glaube ich. Ne? Ich meine, wenn jemand da einen Tanzfilm erwartet, der war, glaube ich, von Anfang an schief gewickelt. Aber die Leute... Nein, ich hatte einfach nur so dieses, als ich den Trailer gesehen habe, war mir da eigentlich zu viel von dem ganzen Tanzdring drin und zu wenig, was mich sonst gezogen hat. Ja, Keine Ahnung. Was soll ich denn sagen? Ich glaube, Daniel war der Erste, war der Unglücksrabe, der mir davon erzählt hatte, dass der Film vielleicht ganz nett sein könnte. Ich habe mir den Trailer angesehen und habe mir gedacht, was wollt ihr eigentlich? Bitte, da ist eine Ballerina und da geht es um den kitschigen Kampf, wie sich gegenseitig die Beine brechen, um die Hauptrolle zu kriegen. Und mehr geht's doch gar nicht. Ne? So einfach ist es nicht, das gebe ich gerne zu. Ne? Aber ich muss sagen, was ich dann gesehen habe, fand ich, naja, ich meine, ich habe sie gerade vor mir, momentan bei IMDb 8.6. Wow. Mehrere Oscar-Nominierungen hat er ja auch gekriegt. Naja. Aber gut, da lassen wir uns ja nicht alleine von beeinflussen. Ich bin aber auch echt skeptisch, ich habe das vorhin mal kurz erwähnt, ich bin auch skeptisch, ob der Daniel den gut finden wird. Deswegen, das glaube ich irgendwie gar nicht. Aber ich weiß nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Ich würde ihn wirklich gerne noch sehen. Also das ist wirklich so ein Ding. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Aber ich bin, naja, ja, ihr habt es jetzt gehört, ich stelle mich mal gegen den Strom. Und das ist ernst gemeint. Ich, wie gesagt, ich fand da nichts Tolles dran. Gut, Patrick. Ja, eben, wie gesagt, ich mache jetzt einfach auch Kino. Wir waren nämlich dann nicht in Black Swan, sondern in Devil. Ich weiß gar nicht, als was der angekündigt worden ist. Wir haben letztes Jahr jedenfalls diesen Trailer gesehen, den ersten, den es dazu gab, und haben uns gedacht, meine Güte, haben die abwärts verfilmt. Also dieses Cthulhu-Abenteuer, was wir ziemlich genial fanden, weil da eigentlich sehr vieles sehr ähnlich war. Gut, mit Horror hatte das Ganze jetzt am Ende weniger zu tun. Also ich würde sagen, er war okay, weil ich immer etwas positiver bewerte sozusagen. Also es geht nochmal kurz, Inhalt, 5 Leute im Fahrstuhl und einer ist vom Teufel besessen. Ich glaube, das passt. Der Teufel selber, glaube ich, so soll es sein, ne? Ja, irgendwie so hängt der Teufel da mit drin und dann sterben eben die Leute und, da so. Und das Geniale ist, da sitzt dann einer oben an den Kameras und der Typ ist nur dazu da, um den Leuten zu erklären, dass was da gerade passiert, also dass da gerade ein Teufel drin ist. Und dass diese 5, wenn man entdeckt dann, dass die alle 5, ich sag mal, Dreck am Stecken haben und sozusagen den Teufel verdient haben und alles geht schief, was schief gehen kann, und die werden dann nach und nach kommen die dann da, ja. Ja, zu Tode. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das schon Spoiler ist, aber ja, das ist mal. Es ist ein Horrorfilm mit viel Blut, also ich finde, das spoilert nicht. Das Wichtige ist ja der neue Streifen vom M. Night Shyamalan. Ja, zumindest hat er ihn nur produziert, ne? Also ist nach der Avatar bzw. der Legende von Aang. Ja. Also ich fand ihn auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Jetzt nicht so unterhaltsam wie der, wie hieß der Film, wo das Happening? Gras Happening. Happening, genau. Das ja, Gras will nicht länger gemäht werden. Das war also, so gut fand ich jetzt Devil dann doch nicht, aber ich muss auch sagen, ich wurde unterhalten. Also, das ja, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Man wird unterhalten. Er wird nie irgendwie spitzen. Ich meine, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Das ist ja so ein Dreiteiler, ich weiß gar nicht, inwiefern die zusammenhängen. Das ist ein Dreiteiler. Devil ist ja so der erste Teil einer Trilogie, The Night Chronicles, und ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also ist nicht im Sinne von, juhu, ich muss, sobald das kommt, ins Kino, sondern einfach mal abwarten. Das wusste ich jetzt mehr nicht. Draus machen. Immerhin gibt es jetzt keinen Cliffhanger, ne? Also das ist ein abgeschlossener Film. Der ja, genau. Deswegen habe ich nicht gewusst und konnte man auch nicht ahnen, muss ich sagen. Ne, ist auch nicht problematisch. Wahrscheinlich wird es nicht problematisch sein, wenn man den ersten nicht gesehen hat und beim zweiten erst ins Kino geht, weil der vielleicht doch noch einen Tacken besser ist, wie auch immer. Kann man nur hoffen, dass der Shyamalan auch wieder seinen Finger im Spiel hat. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man darauf hoffen kann oder ob man fürchten soll. Das ist die Frage. Hat denn keiner von euch irgendwas mit Rollenspiel gemacht? Also, ich meine, wir sind ein Rollenspiel-Podcast. Ja, aber wir haben... Ja. Also, ich habe es gespielt, aber das zählt ja irgendwie... Also, ja, okay. Bringt uns jetzt auch nicht weiter. Zumindest, was ich vielleicht erzählen kann, ist, dass diese Karten für Dungeons & Dragons Essentials, diese Fortune-Cards... Die werden jetzt demnächst erscheinen. Es gibt also schon das erste Review dazu. Das ist so ähnlich wie bei Gamma World. Also wer unsere Gamma World-Episode gehört hat, der weiß jetzt ungefähr, worum es geht. Das sind Karten, die den Kampf bei D&D nochmal verändern durch zusätzliche Effekte, die eben auf diesen Karten sind und die nach einer Runde verfallen. Und das diese Karten sollen jetzt demnächst erscheinen. Da habe ich mich auch gefreut, als ich das gehört habe. Ja, da also bin ich gespannt. Hoffe ich auch einiges. Wann nochmal können wir damit rechnen? Ich meine Ende Februar, Anfang März, sowas war es mal. Ah, bald ist es soweit. Ja. Tragisch, der Sammelaspekt ist ziemlich nervig, den unterstütze ich nicht. Aber die Grundidee dieser Karten ist toll. Wenn die das in, ja, so Living Card Game mäßig machen würden, also in festgelegten Packs verkaufen würden, würde ich es kaufen. So warte ich einfach, bis alle Leute in der Community die Kartentexte geschrieben haben, und dann drucke ich mir das auf Karteikarten. Ach ja, es war ja sicher, dass die das nicht in diesen Booster-Packs machen. Die machen zufälliges Kartensystem. Die machen Booster-Packs. Also, und du hast dann die Karten doppelt und dreifach da drin nachher, genau, wenn du das Pack und da... Kannst dann tauschen. Genau, dann kannst du tauschen. Oder dir ja, für 500 Euro die exklusive Superkarte wahrscheinlich genau in irgendwelchen Läden kaufen. Oh, möchte ich nochmal haben hier, 30 Euro bei eBay. Ja. Ja, das ist die unheilige Allianz, die Wizard of the Coast da mit eingeht. Also das ist Rollenspiel und Sammelkartenspiel. Boah, damit unheimlich. Bin ich aber gespannt, wie das ausgeht, wie das aufgenommen wird. Da wird man sehen, gespannt. Ja. Konzept finde ich nicht schlecht, aber Ausführung. Die Verbreitung, die Ausführung gefällt mir nicht. Tja, willkommen im Kapitalismus. Ja, traurig. Mein Gott, jetzt wollen wir nicht gesellschaftskritisch werden. Okay, dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema heute des Rollenspiel-Podcasts. Nämlich der Kapitalismus. Der Kapitalismus in all seinen Ausführungen und wie er das Rollenspiel. Und was hat das mit Rollenspiel zu tun? Ne? Ja. Nein, es geht heute um Spielleitertypen. Wir hatten vor einiger Zeit eine Episode zum Thema Spielertypen, aber es gibt auch einen Artikel, der sich mit, na, es gibt mehrere Artikel, die sich mit Typisierung von Spielleitern beschäftigen. Und das ist natürlich auch ganz interessant, da es vielleicht für den einen oder anderen Spielleiter hilft, mögliche Probleme zu erkennen, je nachdem auch, welche Spielertypen er in seiner Runde hat. Und eben dann auch selbst erkennt, was für ein Spielleitertyp er ist. Und die wollen wir uns heute ein wenig näher anschauen und diskutieren. Und ich benenne einmal kurz alle Spielleitertypen und dann schauen wir uns die näher an. Wir haben also zum einen den Erschaffer oder den Schöpfer, dann gibt es den Regisseur, den Fanatiker, den Manager, den Gegenspieler, den Spieler und den Romantiker. Und es gibt noch andere Listen mit Spielleitertypen, also das verändert sich dann immer je nachdem, aber wir haben uns jetzt mal diese ausgesucht, um darüber mal zu diskutieren. Ja, und wir fangen direkt an mit dem Erschaffer. Und wie immer sollte man sagen, es sind Stereotypen, das heißt, du bist nicht unbedingt der eine, sondern das wechselt auch je nach System, ja. Und es sind Gruppe wie, ein bisschen ab. Ja, wie nach Max Weber, dem bekannten Soziologen, sind es Idealtypen. Ja, irgendwie ein Déjà-vu. Dabei würde ich gerne mal so eine richtig feuernde Debatte bei uns in den Comments haben darüber. Ja. Was wir es hier ist einfach wissen. So. Es sind Idealtypen, die eben so auch vielleicht nicht in der Realität zu erkennen sind. Aber okay, fangen wir an mit dem Creator oder dem Schöpfer und Erschaffer. Der Schöpfer möchte ein Setting gestalten, ist selber Design. Der hat vielleicht ein vorgegebenes Setting, also ein fertiges Kampagnenset, was ich die Vergessenen Reiche oder auch Aventurien, und möchte das aber zu seiner eigenen Welt machen. Möchte vielleicht auch ein ganz eigenes Setting gestalten. Also etwas, was es eben nicht zu kaufen gibt. Er arbeitet dann sehr viel mit Worldbuilding und so etwas. Und er freut sich auch, wenn die Spieler eben dann die Früchte seiner Arbeit irgendwie anerkennen. Das ist so eine Geschichte. Und das ist eben dann dieser Spielleiter, der eben auch sehr, sehr gerne sich mit verschiedenen Arten von Regionen beschäftigt und diese Region dann eben auch ausgestaltet und Städte entwirft und ja, neben dem eigentlichen Abenteuer dann eben noch so eine ganze Weltenerschaffung macht. Und ja, das ist dann eben der Schöpfer. Und da gibt es natürlich eben dann eben die Vorteile und die Nachteile, die dann immer von Patrick bzw. Matthias vertreten werden. Genau, also ein Vorteil dabei ist natürlich, dadurch, dass er das selber schafft, ist es für die Spieler immer eine Überraschung. Sie wissen nicht, dass hinter der nächsten Ecke eigentlich ein Baum steht. Es ist ja eine eigene Welt, die er da schafft. Und dadurch kommt eben so ein Überraschungsgefühl, aber auch so ein Gefühl von ja, Unsicherheit, Ungewissheit kann dann dazukommen. Und gleichzeitig durch diese Freiheit, die er natürlich da in seiner Schöpfung hat, kann er auch viel eher Dinge aufgreifen von Spielern und die in seine Kampagne hineinbauen und aufgreifen. Die Kreativität, die kann man natürlich auch in die falsche Richtung schlagen. Ich sag mal, er könnte sich Rassen ausdenken, die im Grunde dieselben sind, nur mit einem vielleicht etwas anderen Aussehen oder ähnliches. Also oder er könnte sich eigenen Namen ich stelle mir jetzt Edelsteine vor, er könnte sie neu benennen, so, ich sag mal, Kleinigkeiten, mit denen sich die Spieler vielleicht nicht unbedingt jetzt beschäftigen wollen. Er könnte da minutiös quasi vielleicht neue Währung einbringen und so weiter. Er möchte das Setting neu gestalten und seinem eigenen Stempel aufdrücken. Vielleicht führt das sogar dazu, dass er sich weniger auf das Abenteuer der Charaktere spezialisiert, als auch vielleicht einfach nur seine eigene Welt bereichert, ohne dass es jetzt fühlbar den Spielern jetzt zugute kommt. Vielleicht sogar das Ganze nur komplexer macht und sie sich nachher sogar die Spieler vielleicht sogar belästigt, indem er sie vielleicht dazu nötigt, die neuen Begriffe, seine neuen Wortschöpfungen und Kreationen auch zu nutzen, bei denen er sich so viel Mühe gemacht hat. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Trifft das auf euch zu? Habt ihr schon mal sowas gemacht? Kampagnenwelten gebaut? Nee, ich habe vielleicht schon mal an Abenteuern rumgestrickt, aber ich würde, ich fürchte, dass es auch bei den, um das vielleicht vorwegzunehmen, ich würde sagen, dass es der zeitintensivste Spielleitertyp, wenn ich es mal so sagen dürfte. Denn immerhin erfordert das sicherlich die meiste Arbeit, sich gleichzeitig immer an dem Setting zu handeln und da so viel Spaß zu entwickeln, dass ich das Setting umschreiben möchte. Oder verbessern, in Anführungszeichen. Oder eben sein ganz eigenes Setting zu bauen. Also wirklich dieses, ne? Dieses, das ist ja noch schlimmer. Also ja, ich meine, ich finde die kreative Arbeit, die ist ja wirklich toll, ne? Aber ich meine, die Nachteile liegen ja wirklich auf der Hand. Und es ist natürlich wirklich sehr zeitaufwendig. Aber auf der anderen Seite, wenn in jemandem vielleicht so ein verkappter Autor steckt, dann hat er sicherlich daran Spaß, sich sowas Neues auszudenken. Sowas bietet sich natürlich dann an, wenn du vielleicht auch eine kreative Spielgruppe hast und mit Living Cities Konzepten und so weiter arbeitest, weil du dir dann nicht alles selber ausdenken musst. Ja. Dafür ist sowas natürlich perfekt geeignet. Oder Fate. Also wirklich, wo du sagst, Spieler, denkt euch was aus, oder hier, ihr habt euch jetzt gerade ein neues Land ausgedacht, dann gibt ihr ein paar Aspekte, wie man es von Fate kennt. Irgendwie sowas in die Richtung. Also wirklich so ein Sandkastenprinzip ist natürlich super, aber es ist extrem aufwendig, das stimmt schon. Und ich möchte auch, die Frage war wirklich wichtig, was steckt davon in uns? Ich muss sagen, da würde ich wirklich, da ist bei mir, glaube ich, wirklich gar nichts zu finden. Also ich muss sagen, ganz im Gegenteil, ich finde es schön, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass das Setting mich noch unterstützt. Also weil sich beispielsweise Bilder Gefühle, die Spieler bereits mit dem fertigen Setting, sei es aus Film, Literatur oder ähnlichem, sich damit bereits identifizieren können und wissen, was ich meine. Da fände ich es eher kontraproduktiv, wenn ich diese Sachen selber erschaffen müsste, wenn ich diese sagen wir mal, eine verstoßene Rasse und so weiter, wenn ich das erst neu aufbauen müsste. Und so weiß ich, wie die Spieler darauf reagieren, wenn ich jetzt den Draw reinbringe oder ähnliches. Also ich mag es, mich darauf verlassen zu können, was das Setting mir bereits bietet. Also die Idee fand ich schon ganz interessant. Ich hatte das auch irgendwann in früheren Jahren schon mal überlegt, sowas aufzubauen, aber es ist einfach so zeitaufwendig, dass ich es faktisch gar nicht umgesetzt bekommen würde momentan. Ich meine, bei Fate ist es ja so, dass man auch am Anfang, je nachdem, was man spielt, dass man ganz Planeten erschafft, dass man eine Stadt erschafft bei Dresden Files und so weiter. Das sind natürlich auch Dinge, die hier reinspielen. Aber Nachteil ist natürlich, der Spieler, also der Schöpfer, möchte ja an sich selber seine eigene Welt gestalten. Und was ich auch noch finde, das ist auch noch vielleicht ein Aspekt, der nicht uninteressant ist, dass dieses Welten erschaffen durchaus auch in den Vordergrund tritt im Vergleich zu dem eigentlichen Abenteuer, was man dann vielleicht spielt. Also das Abenteuer gerät in den Hintergrund zu dem eigentlichen Setting, was ich ja, hier als und Spieler damit ja auch bei Geschichte und Reise. Ja. Das kann man kombinieren. Also meine Idee, die ich schon mal hatte, war eben so die typische Fantasy-Geschichte und die Leute ziehen aus irgendeinem Grund los und kennen die Welt überhaupt nicht und gemeinsam mit den Spielern entwickelt man dann diese Welt. Das heißt, man weiß selber noch nicht, was ist da oben für ein Land, das kommt so nach und nach. Also nicht gleich mit einer fertigen Welt in so eine Geschichte reingehen, dann entwickelt sich sowas auch aus der Gruppe raus und auch man selber kriegt ja auch immer neue Impulse und man selber fällt auch viel eher noch was Neues ein. Ich glaube, wenn man da so rangeht, ist sowas dann vielleicht auch wirklich ganz ganz interessant, aber es ist trotzdem zeitaufwendig, das weil man muss gebe trotzdem ich zu. Handlungsstränge. Das ist fairerweise klingt das sehr spannend, ja, das sehe ich auch. Großer Vorteil ist natürlich auch, dass man sich nichts anlesen muss. Man kann es einfach sich ausdenken. Man muss nicht aufpassen, dass in Aventurien vielleicht hier gerade an dem Baum irgendwie was ganz Besonderes ist oder dass in der Stadt in den Vergessenen Reichen irgendwie was ganz Besonderes ist. Das sind natürlich auch Sachen, die man sich dann eben relativ zügig ausdenken kann. Aber lassen wir mal den Schöpfer beiseite. Schauen wir uns den Regisseur an, den Director. Und beim Director, das ist wahrscheinlich der Spielleitertyp, mit dem sich sehr viele Leute identifizieren können. Das ist nämlich derjenige, der Kampagnen mit starken Themen und straffen Plots organisiert und die von den Spielern auch erwartet, dass diese Themen und diese Plots auch angenommen werden. Dass die Charaktere darin auch schön gespielt werden, der auch die Regeln so verändert, je nachdem, was er gerade braucht. Wenn er eben ein düsteres Horrorrollenspiel hat, dass es dann vielleicht auch bei D&D irgendwelche Horrorproben gibt oder so etwas. Oder dass die Spieler dann eben mit ihrem Charakter bei der Charaktererschaffung schon auf dieses Thema eingehen und dass sie ihm sozusagen mit ihm zusammen eine interessante Geschichte spielen möchten. Ja, und im Prinzip ist das auch ja der Vorteil sozusagen. Er hat einen klaren Plot, wo er die Spieler sozusagen drin spielen lässt. Und das ermöglicht natürlich dann das Geschichtenerzählen viel leichter und ist für vor allen Dingen für so One-Shots oder hier ist es mit Conventions. Für sowas ist es natürlich perfekt, weil es gibt eine klare Linie, so ein bisschen an der man sich entlanghangelt und versucht in diese Geschichte natürlich dann so Hooks einzubauen, also Elemente, wo die einzelnen Spieler auch ihren sich ausleben können sozusagen. Ja, und der große Haken an der Sache ist Railroading. Ich sag mal, man könnte sich einfach dazu versucht fühlen und das kennt man vielleicht auch aus der eigenen Erfahrung, vielleicht ich verbinde mich damit schon direkt. Die Freiheiten, die man vielleicht schon einschränkt, weil man die Leute in eine gewisse Richtung dirigieren möchte, spürbar, das reicht ja schon, spürbar den Spielern gegenüber einzuschränken und sie in ihren Handlungsweise zu limitieren. Andererweise könnte es sein, was tue ich, wenn die Spieler wirklich komplett von meinem Pfad abweichen und ich müsste jetzt improvisieren und ich möchte die ja wirklich dahin bringen. Also hier ist das große Negativ, die große Versuchung ist im Grunde Railroading. Ja. Dass man im Grunde die Freiheit, die Handlungsfreiheit opfert zugunsten der Geschichte. Ja. Das ist dann das Dilemma, in dem der Director, der Regisseur steckt. Ja. Mit dem ich mich auch, muss ich sagen, am stärksten wiederfinden würde. Genau das ist es. Man hat eine schöne Geschichte, man hat vielleicht Situationen, die man so in seinem sich so überlegt hat und so gerne präsentieren möchte, weil die so episch sind, weil die emotional sind, so wie ich sie mir jetzt ausgedacht habe. Und klar, das ist auch eine Versuchung. Ne? Man könnte sich wirklich, ich sag mal, mies fühlen, wenn die Spieler das so nicht annehmen oder wenn die einen in eine andere Richtung führen und man weiß, boah, jetzt kann man da gar nicht enden, dann könnte man wirklich in die Versuchung kommen, sie dann doch an der Stelle wieder rauslassen. Der Geheimweg führt vielleicht doch in den Raum des Königs, obwohl die Leute sich was anders gedacht hätten. Ist schwierig, ist genau mit dem Dilemma kann ich mich identifizieren. Ja, ist bei mir ähnlich. Wobei dann dazu kommt DSA und dann noch eine geschichtlich angebundene Kampagne, also 7 gezeichneten Kampagne. Da ist genau das Problem dann auch da. Ich glaube, da brauchst du auch eine Gruppe zu, die sich dessen bewusst ist, dass es einen Plot in dem Sinne gibt, wo auch bestimmte Ereignisse mehr oder weniger festgeschrieben sind, wo sie natürlich was ändern können. Also, ja, aber sonst wäre es kein Rollenspiel, ne? So sonst wäre es kein Rollenspiel. Aber wo schon klar ist, am Ende wird das meistens, wird das in der Regel so ausgehen. Und da muss man dann müssen dann beide Seiten mit leben, wenn sie sich auf so eine epische Kampagne einlassen. Wer es lieber freier will, muss dann eben auch gucken, was für eine Kampagne man in dem Sinne spielt. Du sagst ja nie, was du denkst. Kannst du ja nicht hier nicht nur rausreden und die Leute vorstellen? Okay. Ja, das ist eben das Problem. Also ich weiß auch nicht. Also natürlich hast du, der Vorteil vom Director ist eben, dass er eben eine interessante Geschichte erzählt. Die Frage ist wirklich, ob man die Handlungsfreiheit dafür opfern muss. Oder ob es nicht eigentlich das Ziel des Rollenspiels ist, gemeinsam mit Spieler und Spielleiter eine Gesamtgeschichte zu erzählen. Dass auch die Handlungen der Spieler eben nicht vorgedacht sind, sondern dass die Spieler eben selber zu der Geschichte was beitragen. Das ist eben dann das Problem. Also ja, die ganz extreme Variante wäre der Autor der Geschichte, der im Grunde schon eingeplant hat, wie die Leute handeln. Genau. Ne, während wir vielleicht jetzt noch sagen, als Rollenspieler, nee, ich möchte die Leute da und da in den Thronsaal kriegen. Was sie dann da machen, ist denen überlassen. Aber ne, unter dem Director würde ich ja so verstehen, ich möchte aber gerne, dass das Finale da und da stattfindet. Und dann passt mir nicht in den Kram, wenn die jetzt noch im Wald irgendwas suchen oder sich sagen, nee, da in den Thronsaal, da will ich gar nicht rein, weil ich gehe lieber irgendwo anders hin, wie auch immer. Ja, es ist also ein weites Feld. Also da kommt man sehr schnell in diese Railroading-Debatte, die wir irgendwann mal aufgreifen müssen. Also das ist ein interessantes Thema, das man aber auch entsprechend vorbereiten müsste, glaube ich. Kommen wir zum nächsten Spielleitertypus, dem Fanatiker. Der Fanatiker, das ist auch ein Bereich, in dem ich mich zumindest früher mit identifizieren konnte direkt. Das ist nämlich jemand, der eine obsessive Liebe zu einem gewissen Setting hat und alles von diesem Setting irgendwie sammelt, dieses Setting in- und auswendig kennt, der Götter herunterbeten kann, der Jahreszahlen und Ereignisse. Du musst dich nicht verteidigen, Daniel. Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles war eine geile Serie. Da jedes Buch, jeden Film zu haben, ist überhaupt kein Problem. Ja, ich dachte jetzt eher so im Bereich Rollenspiel. So, die vergessen Reiche. Gab's doch bestimmt auch ein Rollenspiel zu, oder? Zu den Ninja Turtles gibt's bestimmt. Das weiß ich gar nicht. Und die Vergessen Reiche ist zum Beispiel ein Beitrag. Früher auch hier Aventurien kann man sich, glaube ich, wenn man Fanatiker ist, kann man sich wirklich mit Aventurien sehr lange beschäftigen. Ich habe auch sehr viele DSA-Boxen noch hier rumstehen und ich habe früher auch sehr gerne diese Sachen gelesen. Angefangen von wirklich Nachfolgen für Adelshäuser und dergleichen. Also unglaublich reichhaltige Settings sind im Grunde das, was der Fanatiker so gerne mag. Und ich erinnere mich, früher gab es mal einen Comic und da gab es auch, glaube ich, Spielertypen und da gab es eine Spielerfigur, das war der Weiße Wolf. Das war derjenige, der alle White Wolf Bücher hatte und alle Vampire Sachen kannte. Und Vampire The Masquerade ist auch so ein Ding, wo man sich eben sehr obsessiv mit beschäftigen kann und auch sehr viele Kleinigkeiten heraussuchen kann, die dann Kanon sind oder nicht Kanon sind und so weiter. Und ich kenne den also Weißen Wolf. Ich hab die Personifizierung des Weißen Wolfs mal getroffen und mit denen über Rollenspiel debattiert. War sehr, sehr unterhaltsam. Aber ja, also das ist eben ein Spielertyp, ne, der sich eben exzessiv mit einem Setting auskennt. Ja. Was natürlich auch seine Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil ist natürlich, dass wenn man diese Welt sehr gut kennt, kann man sie auch farbenfroher darstellen, also detaillierter und damit den Spielern auch lebhafter vor Augen führen. Das heißt, die Spieler werden auch sehr viel leichter in dieses Szenario integriert und je nachdem, wie man es eben hinkriegt, ist es auch so, dass die Auswirkungen von Spielerhandlungen in diese Welt dann auch leichter transportiert werden können. Wenn man eben Leute kennt, wenn man die Ereignisse kennt, gehen solche Dinge sehr viel einfacher und man kann zusammenfassen, es ermöglicht ein detailreicheres Spiel. Das Problem ist, dass so viele Details hier aber auch schon feststehen und vielleicht für diesen Fanatiker unverrückbar sind, ja, und jetzt, und er im Grunde sich vielleicht nicht mit sich mit Spielern auseinandersetzen kann, die da freier handeln würden, die vielleicht dem Paladin sozusagen auch ein paar Grauschattierungen implementieren wollen würden. Unmöglich. Genau, völlig unmöglich. Das geht nicht. Das außerdem, nicht. Du kannst den Diebeshäuptling nicht töten, denn der wird irgendwann noch König von Region XY. Das ist ja noch schlimmer, genau. Du bist ein Sklave des Plots oder des Hintergrunds. Genau, weil du ja die Namen benutzt hast, die ja vorkommen. Du hast jetzt bei DSA die Straße XY und die existiert ja dann noch. Und ihr müsst ja bei DSA nicht immer die Bäume und die Straßen Verzeihung, nehmen. Ihr könnt auch NSCs nehmen. Das Beispiel lag nur so nah. Ja, ich weiß. Ja, ich hätte jetzt auch, genau. Aber das Problem wird ja dann immer größer. Also ich kenne das ja selbst. Für die Vergessenen Reiche erschienen ja auch noch viele Romane. Und was ist denn jetzt Kanon? Ist das, was in den Romanen passiert, Kanon? Ist das, was in den Spielbüchern Kanon ist? Oder das vermengt sich ja dann auch noch. Und da muss man immer gucken, zu der Zeit passiert das und das und möchte man mit der offiziellen Zeitleiste spielen oder so etwas? Ja. Also habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt. Also völlig sinnlos im Grunde genommen. Aber damals hat es Spaß gemacht. Das sollte man auch nicht verschweigen. Das ist genauso wie Recherche. Es gibt Leute, die haben unheimlich viel Spaß an der Recherche. Also ich ertappe mich selbst dabei, dass ich gewisse Sachen eben gerne recherchiere und ich da auch gerne mehr darüber erfahren möchte. Leider ist es nicht im Studium so. Also ich finde, wir sollten ja auch nicht über gut oder schlecht reden. Das hängt ja auch mit der Gruppe zusammen. ich fand jetzt einfach mal ein Beispiel, als wir letztes Jahr auf der Redcon waren, ging es auch um Sandboxing und oder versus Geschichte nachspielen. Wenn du Geschichte nachspielst, hast du genau dieses Problem, was hier dargestellt ist. Du hast einen tollen Plot, du hast eine tiefe Hintergrundwelt, aber du weißt, wie es ausgeht. Und trotzdem gab es Spieler bei mir aus der Gruppe, die eben gesagt haben, ja, ich will eigentlich Geschichte nachspielen. Ich will diesen Charakter da drin haben. Das ist das Offizielle und ich erlebe es mit. Das hängt eben von der Gruppe, vom Spielleiter und vom System ab. Und ich so würde jetzt kein auch gut ich und dazu. Schlecht. Das hätte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen können. Aber ja, so okay. Wie gesagt, das ist ich glaube bei DSA, ich meine, ihr macht jetzt an Straßen und Bäumen fest, aber ich glaube, der Sturz des Königs, der nachgespielt werden kann. Ja, aber genau, ich finde, das ist da eine Besonderheit, die bei DSA drin ist. Ich glaube, da habe ich auch ein, fanatisch klingt gleich so negativ, aber so ein Touch natürlich davon. Dann guckt man natürlich nach, wie ist das, weil das eben so ein, das gehört zu der stimmigen Welt dazu. Ich glaube, wenn ich ein anderes Fantasy-Setting, wenn ich jetzt mein D&D-Regelwerk nehmen würde und dann eine Fantasy-Geschichte draus machen würde, würde das eher in so einem Creator-Stil eben ablaufen, weil da, erstmal kenne ich die Welt nicht und zum anderen ist das dann einfach normale Fantasy für mich und da spielt man dann eher frei. Ja, um meinen Senf noch dazu zu geben, was ist, wenn die anderen Spieler ja ebenso Fanatiker sind? Wenn ich, das ist doch dann großartig, oder? Ja, ich erinnere mich doch auch an die Szenen, wo du das gemacht hast, wo du so viele kleine Details reingebracht hast. So, was ist denn jetzt, für jemanden, der die Bücher nicht kennt, ist das ja unsinnig. Das ist also wirklich dann nur die Liebelei des Spielers das selber. Aber was ist, wenn einer in der Spielgruppe das auch gelesen hat und der freut sich jedes Mal, wenn du auch da wieder den Namen da erwähnst und dann ist man nicht auf den Spuren irgendeines Diebes, dann ist das der Dieb oder der Assassine, und gleich auf den Spuren von Drist oder wem auch immer hinterher, ja, da kann doch jemand, der das dann jetzt nicht, und viel fanatisch ist ja wirklich ein harter Begriff, aber jemand, der sich vielleicht ebenfalls sehr mit dem Setting auseinandergesetzt hat, ja, der zieht da vielleicht auch noch was Tolles und daraus. Vielleicht, das ist auch ein Nachteil, wenn man Fanatiker ist. Man baut viel ein und es kommt eigentlich nicht viel an. Wenn man keine Gruppe hat, die da vielleicht diese ganzen Kleinigkeiten, also kann die Gruppe sie überhaupt würdigen, um es mal so zu sagen. Man baut da eine große Geschichte auf und baut da die vielen Kleinigkeiten ein und ein Teil der Gruppe versteht sie, der größte total nicht, ist dann irgendwie auch schade. Also ist so ein bisschen noch ein Problem dabei, aber ich habe selber auch bei Cthulhu gemerkt, als ich am Anfang gespielt habe, waren es immer tolle Horrorgeschichten und als man so die ersten Namen ein paar Mal häufiger gehört hatte oder die Bücher gehört hatte und dann so ein Name auftaucht oder ein Buchtitel, dann wurde einem schon ganz, ganz anders. Also je mehr man dann in dieser Welt, dieser fanatischen Welt sozusagen drinsteckt, je mehr kann man das dann auch würdigen, was der Spielleiter einem dann bietet. Okay. Der nächste wäre der Manager. Der Manager ist jemand, der sich vor allen Dingen damit beschäftigt, wie das Spiel gespielt wird. Haben die Spielercharaktere alle entsprechenden Fertigkeiten, um das Abenteuer überhaupt zu schaffen? Haben die Spieler die entsprechenden Rollen gewählt? Gibt es einen Kleriker hier? Gibt es einen Druide, weil wir nachher in den Druidenhain gehen oder so etwas? Und sind auch die Herausforderungen entsprechend ausbalanciert? Und passen die Regeln dazu? Sind die Regeln auch entsprechend gut implementiert hier? Und dann geht es noch darum, wie der Manager versucht, ein Abenteuer, ein gekauftes Abenteuer, entsprechend rüberzubringen auch für die Gruppe. Und ob das auch mit der Gruppe so harmoniert zusammen. Ich finde, der Manager ist eine sehr vage Figur. Also ich bin da nicht ganz sicher, wie dieser Typ es auch zu verstehen ist, muss ich sagen. Aber vielleicht finden wir noch in den Pro- und Kontra-Argumenten noch einiges heraus. Ne, ich weiß nicht. Also, was man beim Manager jedenfalls, wo man sich als Spieler sicher sein kann, ist, dass der Manager einem keine Begegnungen oder Kämpfe vorsetzt, die unmöglich sind. Er versucht eben die Balance zu finden, kennt die Regeln auch. Auch das ist ein Vorteil. Es kommt also nicht zu der Situation, dass man irgendwie was machen will und erstmal groß im Buch nachgeguckt werden muss. Der ist also wirklich Spezialist, auch was die Regeln angeht, hinter dem Spielleiterschirm. Auch das ist noch ein großer Vorteil beim Manager. Ja, und wie das so mit den Regelfaschisten, Fetischisten ist, man hat natürlich dann Probleme, neue Elemente wieder reinzubringen und sich vielleicht mal dem Spiel selber anzupassen und vielleicht mal fünfe gerade werden zu lassen. So, gleichzeitig ist er vielleicht eher auch der Typ, der, ja, er kümmert sich ja um die Balance der Gruppe, um die Herausforderung der Gruppe. Das heißt, dass man als Individuum vielleicht nicht unbedingt darauf hoffen kann, jetzt so den eigenen Plot zu bekommen. Ja, weil für ihn ist das Spiel, ne, das ist eine Regel, dann die Herausforderung der Gruppe, sind die alle, erfüllen die alle ihren eigenen Part und es könnte ins Hintertreffen geraten, die Motive der einzelnen Charaktere vielleicht auszubauen und die vielleicht sogar mit, ne, so schönen Hintergrundquests selber zu versehen, die vielleicht noch miteinander verknüpfen. Ja, ich finde auch, der ist ein ziemlich schwierig einzuordnender Typ. Also ich habe, als ich das gelesen habe, ich gedacht, ja, der kann eigentlich zu vielen passen, weil im Prinzip zieht da ziemlich viel auf die Regeln runter. Und es ist dann eine Frage, wie baut ein Manager, also ein jemand, der eine Welt erschafft, kann ja gleichzeitig ein Manager sein, weil er auch da auf Balance und solche Dinge achtet und die Regeln gut kennt. Ich finde, das ist so sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist eher der Spielstil und das andere, Manager zieht für mich zu sehr auf Regeln ab, aber vielleicht fehlt mir da auch noch der Clou sozusagen. Ich mag diesen Balance-Aspekt, aber der ist für mich herausstechend. Und da erinnere ich mich daran, wie ich auch mit dem Daniel dann mal darüber gesprochen habe. Ich glaube, wir hatten uns über das Monsterbuch der Essentials-Reihe unterhalten und wie interessant das dann ist, die Sachen einfach nur so schön rauszusuchen. Und meine Frage war, und da musste ich dann sofort daran denken, war dann sofort, ja, und dann steht da auch, wie ich dann so eine Begegnung dann direkt mache, die ausbalanciert ist, sozusagen drei Skelette dann davon, weil da hat man direkt gemerkt, seine Priorität wäre dann eher, hey, ich will hier das Monster jetzt da haben und dann habe ich die Werte dafür. Und mein Argument wäre eher gewesen, ja Moment, ich möchte jetzt aber auch genauso viele davon drin haben, dass ich die jetzt nicht überfordere oder gar unterfordere. Ich möchte ja eine spannende Begegnung haben. Nee, oder das soll eine ausbalancierte Begegnung haben. Und das ist, ja, das ich gebe recht, das steckt bestimmt in so möglichst allen von uns, ne? Denn wir wollen ja, meine, das gehört ja schließlich auch zu einem spannenden Kampf, ja, dass er auch ausbalanciert ist. Wenn ich hoffnungslos unterlegen bin, wenn ich hoffnungslos überlegen bin, dann wird's langweilig. Und genau deswegen steckt da, glaube ich, auch eine kleine Motivation in jedem von uns, das Ganze dann so spannend wie möglich zu machen. Ja. Anders sieht's aus bei der nächsten, beim nächsten Typus, nämlich dem Gegenspieler, dem Opponent. Der Opponent sieht nämlich daran, dass die Spieler ein Problem meistern müssen. Und ein Problem, das er ihnen in den Weg gelegt hat. Und da ist es dann durchaus so, dass er mit harten Bandagen kämpft. Also, dass die Spieler da durchaus auch mal in ihren Kämpfen, wenn es sich um eine kampfintensive Kampagne handelt, durchaus auch Gegner treffen können, die vielleicht stärker sind, als die Spieler jetzt eigentlich sind. Und dass sie dann selbst erkennen müssen, ne, ich muss jetzt hier fliehen oder so etwas. Oder es geht dann eben darum, wenn sie anfangen in einer Kriminalgeschichte oder so etwas, oder einer Hofintrige, eben dann nicht rausfinden, wer hier überhaupt der Übeltäter ist, dass sie nach und nach entweder immer mehr Leute sterben oder ihr Ruf immer weiter herabgesetzt wird. Also der Gegenspieler, ja, spielt eben gegen die Spieler, könnte man sagen. Also er versucht eben mit harten Bandagen zu kämpfen und die Spieler müssen versuchen, ihnen die Probleme, die er ihnen in den Weg schmeißt, zu lösen. Und das ist natürlich auch ein harter Spielleiterstil. Also, ne, das hat sowohl Vor- und Nachteile. Also. Ja, ich meine, für die Spieler ist sowas natürlich, wenn man das Abenteuer geschafft hat oder ein Abenteuer bei ihm geschafft hat, überlebt hat, dann hat man auch was geschafft. Also es ist dann nicht geschenkt, es ist nicht sowieso machbar gewesen, sondern es sind wirklich harte Brocken, die man dann aus dem Weg geräumt hat. Und das kann natürlich ein besonderes Gefühl der Befriedigung auch geben. Ja, aber was ist denn mit der Story und der Charakterentwicklung? Ja, also was ist, wenn das Spiel im Grunde, wenn der Spielabend nur daraus besteht, dass es ein Wettbewerb, ja, die Sache ist, Kampf ist jetzt nur das eine, ich spreche lieber dann von Herausforderung, ja, egal in welchem Setting und wie der Kampf des Systems dann aussieht, aber was ist, wenn die Charakterentwicklung und die Story in den Hintergrund treten und es im Grunde darum geht, sich mit dem Spielleiter anzulegen und am Ende zu obsiegen? Ich glaube, das muss ja nicht unbedingt kämpferisch sein. Ich würde sagen, du kannst natürlich auch vom Charakterspiel und so einen haben, der dich wirklich herausfordert, der deine Schwächen dann auch schamlos ausnutzt und es dir wirklich hart macht. Ich glaube, das ist einfach auch wieder vielleicht ein Substil sozusagen, also ein Detail, was der Spielleiter da reinbringt, wie er mit den anderen umgeht. Ich finde, das widerspricht nicht unbedingt dem, was du am Anfang gefordert hast. Also du kannst auch Charakterspiel gegen einen wirklichen Gegenspieler haben. Ja, okay, aber das Ganze soll schon auf einer taktischen Ebene, wenn ich das richtig verstanden habe, ablaufen, ne? Nee, es geht auch darum, dass er zum Beispiel eben, wenn die Spieler den Krimi-Fall nicht lösen können, wo der Mörder eben hier nach und nach die Leute dezimiert in dem abgelegenen Winterhaus oder so etwas, dass wenn die Spieler eben die Lösung, die Puzzle nicht zusammen lösen können, ja, dann sterben eben alle, weil die eben nicht hinkriegen. Ja. Es geht dann wirklich um diese Herausforderung, die er ihnen entgegenwirft. Ja, okay, sei es im Rätsel, im Kampf oder, ne, aber ich sag mal, die Charakterentwicklung und Story ist ja meistens dann, okay, vielleicht rede ich dann eher vom Klischee, aber etwas, was dann ins Hintertreffen gerät. Gleichzeitig benutze, ich sag mal, ich habe da auch wieder einen netten Punkt, den ich da raussuche, die Gegner oder die Spieler mit Gegnern zu versehen, die vielleicht sogar mal zu stark sind, bei denen man darauf hofft und wartet, dass die Spieler gleich merken, oh nee, ich glaube, der ist eine Nummer zu groß für uns. Das benutze ich sehr gerne, um im Gegensatz jetzt zum Manager vielleicht auch nochmal das Gefühl dann wieder reinzubringen, ah ja, wir leben hier noch in einer Welt. Das ist ja nicht alles strukturiert, ausbalanciert. Jede Begegnung ist ausbalanciert für mich und für meinen Charakter. Es gibt hier noch, ja, gut und es gibt hier noch stark und schwach. Und es gibt dann vielleicht Gegner, mit denen ich mich noch nicht anlegen kann, bei denen ich hoffen kann. Ja, es ist ja auch, ich sag mal, ich benutze so ein Element gerne, um wieder ein bisschen Realismus reinzubringen und dann das Ganze auch wieder spannend zu machen. Das Motto, ja, ich setze euch nicht immer nur das Futter vor, was ihr gerade so schaffen könnt, sondern vielleicht müsst ihr auch mal irgendwann sehen, nee, ich glaube, hier verziehen wir uns am besten jetzt. Hier geht es jetzt nicht darum, das zu überwinden, sondern vielleicht einfach nur mit dem Heil wieder rauszukommen. Okay, es bleiben noch zwei Spielleitertypen übrig. Und zwar den Romantiker und der Spieler. Der Romantiker ist jemand, der sich wenig um die Regeln kümmert und auch weniger um diese Geschichten kümmert. Es geht nämlich eher darum, dass er die Spielercharaktere in den Mittelpunkt setzt. Ihre Persönlichkeit und ihr persönliches Leben. Das ist im Grunde das Mantra des Romantikers und auch. Dann geht es auch darum, dass die Würfel niemals in den Weg kommen sollen, wenn es ums Rollenspiel geht. Also, da wird dann lieber erzählt als gewürfelt. Und das sind diese typischen Spielsitzungen, in denen man vielleicht auch niemals irgendwie einen Würfel benötigt. Also, oder über lange Etappen keinen Würfel benötigt. Das hat auch seinen Reiz. Das hat aber auch natürlich seine Nachteile. Also. Ja, die Charaktere sind, um vielleicht mit dem Vorteil anzufangen, die Charaktere und auch die Nichtspielercharaktere sind natürlich viel facettenreicher ausgestattet. Da wird für gesorgt, sie haben ein interessantes Charakterkonzept, was ja auch die Geschichte dann im Prinzip immer mitbestimmen soll. Auch die Nichtspielercharaktere haben wahrscheinlich häufig eine Hintergrundgeschichte. Sie sind einprägsamer als der übliche Baron, dem man sonst über den Weg läuft. Und dadurch kommt dann so ein Gefühl von verstärkter Realität auf und gleichzeitig aber auch eine Atmosphäre, die näher an den Spieler heranrückt, weil es sind ja ihre Charakterkonzepte, die auch die Geschichte vorantreiben und die ins Zentrum gerückt werden. Ja, gleichzeitig können aber so Kleinigkeiten einfach ausufern. Ich habe hier das Beispiel wurde hier genannt, was ist, wenn die Wache zu überreden zu einer Aktion wird, die gleich den halben Spielabend ausfüllt. Ich habe noch ein anderes Beispiel, was bei uns vielleicht sogar mal vorgekommen ist. Was ist, wenn man sogar den Schwertkauf darstellt? Ja, das sind, und da rede ich jetzt wirklich aus Erfahrung, wenn man den Schmied darstellt, wenn man sich dabei was einfallen lässt, ne, dann kommt die Frau rein und so weiter, hat der Kinder, hat der keine, ist er glücklich mit seinem Job, was der da macht. Dabei wollte ich einfach nur das Schwert plus eins da und da kaufen und dann ist das gut. Ne? Und dabei möchte man ja in dem Abenteuer vielleicht weiterkommen. So, und ich sag mal, das ist etwas, wir hatten so einen Punkt vorhin schon mal, wenn alle damit einverstanden sind, genau wie beim Fanatiker, dann mag das ja eine nette Sache sein, wenn alle gleich Spaß daran haben, jetzt die Wache zu überreden, sich was einfallen zu lassen, wie man das jetzt machen kann, anstatt einfach nur einen Würfel zu würfeln, dann mag das ja nett sein, aber es gibt ja doch viele der anderen Spielertypen, die dabei drunter leiden und ich finde hier einen Punkt sehr, sehr nett. Wie viel Sinn hat es, beispielsweise deine Überreden-Fertigkeiten zu steigern, wenn es nachher dem Romantiker dennoch völlig egal ist und er im Grunde doch lieber, ich sag mal, danach geht, welches Argument ihm am besten gefällt, auf welche Art und Weise du das spielst oder wie du das Rollenspiel technisch darstellst. Ja, und ob du die Umgebung nutzt, das gefällt ihm vielleicht viel besser, als wenn er der anderen einfach nur sagt, ja, ich mache jetzt hier einen Klettern-Check, um da hoch zu klettern und das, ich lasse mir von dem und dem helfen und dann schlägt er noch einen Stuhl hin und so weiter. Damit könnte man das System umgehen. Und genau das könnte vielleicht den anderen Spielertypen nicht so recht passen. Ja, ich meine, das System ist hier überhaupt nicht wichtig. Das System ist nicht wichtig, die Regeln sind nicht wichtig. Ja. Balancing ist völlig unwichtig. Du kannst auch den Halbgott spielen, der hier in seinem, ja, mit seinen Problemen hadert. es ist kein Problem. Es geht ja um keine Balance jetzt im Kampf oder ähnliches, ja. Es ist kein Problem. Es ist eine Frage, es ist ein Spielleitertypus. Also. Ist auch die Frage, ob ich genug Leute von der Art zusammenkriegen kann, um mit denen dann sowas zu spielen. Auch. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es, wie gesagt, der Reiz, jedenfalls Charakteren zu begegnen, die eben keine Pappaufsteller sind, die tatsächlich eben Charaktere sind und wo wirklich, was weiß ich, der Schmied eben dann tatsächlich eine Geschichte hat, die vielleicht auch so interessant ist, dass ich sie hören möchte, eben dann erfahrbar wird. Also, das ist auch nicht uninteressant. Der letzte Spielleitertypus wäre der Spieler. Und das ist im Grunde, ja, man könnte fast sagen, das ist der Casual-Spielleiter. denn es ist nämlich derjenige, der eigentlich viel lieber Spieler wäre, aber keiner möchte eben hier Pulp leiten. Und keiner möchte hier Warhammer 40.000 leiten. Und wenn das keiner macht, muss ich das machen. Ja, und dann sitze ich da eben und ja, ne, besser als wenn wir es gar nicht spielen, aber naja. Ja, ich meine, der Vorteil ist, man denkt auch wie ein Spieler. Also man überlegt auch, was hätte man womöglich gerne, also was wird man selber als Belohnung oder als Erfolgserlebnis haben wollen. Also man denkt entsprechend auch nicht in so einer abgehobenen Position, sondern fühlt sich als Teil dieser Gruppe, die man da leitet eigentlich, ja. Außerdem kann man es spielen. Also wenn man sein Herz eben an Science-Fiction-Rollenspielen hängt und keiner Science-Fiction leiten möchte, dann kann man es wenigstens spielen, auch wenn man nur der Spielleiter ist. Ja, aber was ist, wenn man versucht ist, dann da seinen eigenen Spieler reinzubringen? Man möchte ja man möchte es ja dennoch selber erleben, ne? Wenn ich jetzt ich würde so gerne mal Warhammer 40.000 spielen, ne? Und dann sagen die anderen, wenn du es leitest, ja, das ist nicht dasselbe. Vielleicht möchte ich dann ich möchte dann das Setting auch aus den Augen eines Spielers wieder erleben und vielleicht wird der Drang irgendwann nachher so stark, dass ich sage, gut, ihr habt da jetzt diesen, ihr nehmt da jetzt diesen Söldner mit und der erlebt vielleicht die Welt dann für den Spielleiter mit und wird nachher zum Bestandteil der Gruppe. Und ich sag mal, das ist, damit kann ich mich nicht so auseinandersetzen, muss ich sagen, dass ich weiß nicht, ob mir das so passieren könnte, aber ich finde die Idee ganz nett, dass man nachher quasi einen Packesel hinter sich herzieht und der Spielleiter, vielleicht ist das auch so eine Art, auf die ich das runterbrechen kann, dass der Spielleiter versucht, die eigenen Charaktere dann äußerst gut in Szene zu setzen, so dass er die Geschichte aus den eigenen Augen sehen kann und nicht im Grunde die Spieler da durchführt und versucht für die Spieler da zu sein, sondern ich sag mal die eigene die Story für sich schreibt, für die Charaktere, die er dann mag, die er dann da drin haben möchte. Es ist im Grunde das ultimative Klischee, ne? Wenn der Spielleiter Charakter immer besser ausgerüstet ist als die anderen Spieler Charaktere. Das ist nochmal. Also so einem Extrem bin ich auch noch nie begegnet, deswegen aber es bringt auch das Problem dann natürlich mit sich, dass wenn er Teil der Gruppe ist, müsste er eigentlich mitdiskutieren. Aber wie kannst du mitdiskutieren, oder wie kann dieser Charakter mitdiskutieren in der Gruppe, wenn der Spieler, der dahinter sitzt, ja weiß, was passieren wird, wenn man A oder B macht. Und das ist dann ja auch noch so ein problematischer Fall, den man, wenn man so einen eigenen Charakter da reinbringt. Das ist nochmal ein ganz neues Fass, ja. Also wenn man das, also der Charakter, der den Spielleiter verkörpert und der mit der Gruppe herumläuft, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, ja. Aber angefangen das, wirklich. Das ist es genau, ne? Ja. Ich meine, genau darauf wird es ja hinauslaufen, dass du dann auch gefragt wirst und dann vor allen Dingen wird ja jemand, der sowas macht, der wird ja dann auch darauf, der wird sich ja auch dann absichtlich einbringen wollen. Es ist ja nicht so, dass wenn wir den jetzt da benutzen würden, dann wird der vielleicht, dann würden wir darauf achten, dass der so wenig wie möglich in die Spielergruppe, in die Motivation genau, oder ähnliches ja. einbringt. Hier ist es ja genau umgekehrt jetzt bei dem Klischee, ne? Wir haben es ja jetzt mit jemandem zu tun, der ich sag mal, bedauert, dass er nicht auf dieser Seite steht. Und deswegen ja. wird er vielleicht genau das nutzen, um sich einzubringen und die Leute dann sich sozusagen so tun, als wisse er auch nicht mehr und dann interessiert mitdiskutieren. Ihm kann man eigentlich nur raten, eine Gruppe zu suchen, die das spielen möchte, was er spielt. Also, was er auch gerne spielen möchte. Also, ich würde auch sagen, das ist so nicht lange aufrechtzuerhalten, ne? Wenn man ja. also so den Spielleiter übernehmen muss. Ja, das macht dann auch wirklich keinen Spaß. Aber es ist wirklich so eine Notgeschichte, ne? Also, ich würde wirklich sagen, so ein Casual Game Master, ne? Also, jemand, der eigentlich gar nicht den Spielleiter machen möchte, der aber dann trotzdem irgendwie dazu bereit ist, ne? Also, auch ein Typus, der wahrscheinlich schwer zu greifen ist in der Form. So ähnlich wie der Casual Gamer. Nur, dass er eben nicht still da sitzen kann. Ja, das waren im Grunde alle Spielleitertypen, die es laut diesem Artikel von Gnome Stew war es, glaube ich, gibt. Und ja, die Frage ist natürlich, macht das Sinn, Spielleiter auch noch in Typen zu fassen? Bevor wir jetzt, der Matthias und ich haben ja schon ein bisschen was gesagt, wo wir uns einstufen, wo siehst du dich denn? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Es kommt immer darauf an, was man leitet. Also ich glaube, das stand auch dem Artikel voran. Ich denke, wenn ich damals die Vergessenen Reiche geleitet habe, dann war es der Fanatiker. Wenn ich heute ein Cthulhu-Abenteuer leite, dann bin ich natürlich auch Fanatiker. Kultist meinst du? Ja, es ist nicht ich einfach. Bemerke eine Tendenz. Der Regisseur ist, denke ich, diese Richtung, die ich wahrscheinlich einschlage. Allerdings, es ist eben schwer. Es sind Idealtypen. Es sind Typen, die in der Realität nicht so vorkommen. Also das Balancing des Managers ist wichtig. Auch den Spielern vielleicht Möglichkeiten zu geben, ihren Charakter auszuleben, wie der Romantiker. Also das sind auch Bereiche, die nicht uninteressant sind. Es ist eben schwer, ich weiß es nicht. Genau, ich muss auch sagen, genauso wie ich vorhin einmal sagte, der Direktor würde mir vielleicht am ehesten zusagen. Dann habe ich, und beim Creator habe ich gesagt, oder beim Schöpfer, ne, das ist so eher überhaupt nicht mein Ding. Gleichzeitig war ich aber auch dann dafür bekannt, dass ich, wenn ich so ein fertiges Abenteuer geleitet habe, dass man sich nie sicher sein konnte, was ist jetzt da drin und was hat der Typ sich jetzt gerade wieder selber ausgedacht. Ja, was ja wiederum nicht zum Director passt. Das ist ja auch wieder. Aber zumindest erschaffst du keine Warhammer 40.000 Galaxien in deiner Freizeit. Also, das ist vielleicht kein auch Kommentar. Das ist vielleicht auch nur ein Zeitproblem. Ja. Aber das ist eben dann so ein Ding. Also, das finde ich macht vor allem diesen Creator aus. Also, dass er auch wirklich Zeit investiert in seine eigene Welt und diese Welt dann auch gerne präsentieren möchte. Das habe ich abgelegt. Also, das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Also, außer natürlich bei Cthulhu, da ist die Welt eben dann doch einfacher zu gestalten, weil wir kennen die Welt ja alle und da kann man dann leicht irgendwie Aspekte der Welt verändern, diverse Kulte oder so etwas zum Beispiel. Also ich finde, die Liste ist trotzdem schon mal ganz hilfreich, um zu überlegen, wie gehe ich darauf zu, und wenn man das dann vielleicht noch mit den Spielern in Verbindung bringt, wie es beim Artikel genannt worden ist, bringt das schon was. Aber ich glaube, anders als bei der Spielerliste kann man einen nicht ganz so darauf festzurren, weil es wirklich, wie gesagt, einen Unterschied für mich gibt, was dieses Thema angeht. Also DSA bin ich eher Direktor, vielleicht ein fanatischer Direktor oder ein Regisseur, während ich bei anderen Systemen ganz anders agieren würde, weil ich da auch gar nicht dieses Starre für mich sehe. Ich glaube, dass aber ich glaube, gerade das ist das Interessante, sich anzugucken, wie spielt man welches System und wie ist die Gruppe auch entsprechend aufgestellt und zu gucken, passt das zusammen oder wie muss man was ändern? Ich würde auch sagen, ich kann so eine Selbstreflexion kann ich eigentlich nur positiv bewerten. Man liest sich das durch. Vielleicht ordnet man sich einem Prototypen genau zu. Vielleicht sagt man noch, ich tendiere eher zwischen den zwei und dreien. Nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt kombiniert mit den Spielertypen, die ich jetzt vielleicht, von denen ich weiß, dass ich sozusagen einen 80-prozentigen Method Actor vor mir sitzen habe, dann kann ich vielleicht aber damit erklären sich vielleicht einige Probleme, dass ich sage, oh, ja, ich bin ja auch eher so ein Spielleiter, dass ich auf diese Art von, ich bin ja eher der Opponent, also ich sage, ich möchte eigentlich nur, dass die hier Herausforderungen übertreffen und sie sagen mal mit mir sich an dem Spielabend streiten, dann muss ich sagen, dann kann das vielleicht nur förderlich sein für den Spielabend. Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, ob der Spielleiter nicht ebenfalls einfach als Spielertyp schon abgedeckt ist. Also ob ich tatsächlich wirklich ein neues Kategoriesystem speziell für den Spielleiter brauche oder ob es nicht in Robin D. Laws Spielertypen schon abgesetzt ist. Also ja, da machst du jetzt aber kurz vor der Sendezeit nochmal ein Fass auf. Ey. Das sollen nicht. Wir auch nicht mehr in dieser Sendung beantworten. Das ist ein Bereich, wo wir uns vielleicht im nächsten Mal mit beschäftigen oder vielleicht lesen wir auch was Spannendes in den Kommentaren. Insofern hoffe ich, dass wir vielleicht dem einen oder anderen geholfen haben, seinen eigenen Spielleitertypus zu erkennen. Und ja, wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen, wenn es heißt, dass eine, ja, wenn eine neue Folge von System Matters erschienen ist. Ja, gutes Spielleiten bis dahin. Genau. Oder spielen, je nachdem. Was man auch immer macht. Bis dahin. Ciao. Tschüss.